1. Im Monat Nissen, im Zwanzigsten Regierungsjahr König Artaxerxes, reichte ICH in den Wein, one main in ihr Traurigkeit zu offenbaren, warend ICH meinen Dienst als Mannschenk verrichtet. 2. Der König bemerkt mein betrübt mien und fragte, warum siehst du so traurig aus, obwohl du nicht krank bist? Das muss eine neue Betrübnis sein. Daraufhin überkam mich groß furcht. 3. ICH erwidert dem König, moge der König uig leben. Why konnte ICH nicht traurig sein, wenn die Stadt, in der mein Vorfahren begraben liegen, in Trummen liegt und ihr Torwurm fuhr zerstört worden? 4. Der König fragte mich daraufhin, was ist dein Anliegen? In diesem Moment betet ICH zum Gott des Himmels. 5. Anschließend sagt ICH zum König, wenn es dem König gefällt und wenn du deinen Diener vergereinigt hältst, bitte ICH darum, mich nach Juda zu senden, in die Stadt der Grabe meine Vater, damit ICH sie wieder aufbauen kann. 6. Warin die Königin neben ihm saß, fragte der König, why lange word dein Reis dauern und wann wirst du zu rückkehren? Die der König meiner Entsendung zustimmte, nannte ICH im ein bestimmt Zeitspan. 7. ICH bei den König weiter, wenn es dem König genehm ist, mogen mir brief und die Stadthalter der Gebiet jenseits des Euphrat ausgestellt werden, damit sie mir die Dertreis nach Juda ermöglichen. 8. Zudem erbet ICH einen Brief an Asaph, den Verwalte des Königlichen Walds, damit mir Bauholz für die Tor der Tempelberg, die Stadtmauer und mein zukünftiges Wohnhaus zur Verfügung stell. Der König gewort mein Bitten, da die Nadige Hand meins Gott zu bei mir war. 9. Nachdem ICH die Stadthalter der Gebiet jenseits des Euphrat erreicht hat, übergab ICH ihnen die Königlichen Brief. Der König hat außerdem Offizier und Reiter zu meinem Schutz mitgesandt. 10. Al Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der Ammonitisch Binti, von meiner Ankunft horten, wären sie zu tiefst verraget darüber, das jemand gekommen war, sichem das Wohlergehen der Israeliten zu kommen. 11. Schließlich erreicht ICH Jerusalem und Verbracht dort drei Tage. 12. In der Nacht brach ICH mit wenigen Mannen auf, one jemandem mitgeteilt zu haben, was Gott mir ins Herz gelegt hat, für Jerusalem zu tun. Außer dem Tier, auf dem ICH ritt, hatten wir kein weiteren Reiter dabei. 13. ICH ritt nachts durch das Taltor hinaus, in Richtung der Drachenquelle und des Mist Tors, und inspiziert dabei die Mauern Jerusalems, die zerstört und deren Torwurm fuhr verset waren. 14. Danach setzte ICH meinen Weg zum Quelltor und zum Königsteig fort, dort wo jedoch nicht genig Platz für mein Reittier, weiter zu kommen. 15. Daher stieg ICH nacht im Tal hinauf und begutachtet die Mauer. Anschließend kehrte ICH durch das Taltor in die Stadt Zürich. 16. Die während wörtlichen wussten nicht, wohin ICH gegangen war oder was ICH vorhat, da ICH weder den Juden noch den Priesten, den Adligen, den Vorstehen oder den anderen Tempelbediensteten bis dahin etwas mitgeteilt hat. 17. Dann sprach ICH zu ihnen, seit die katastrophale Lage, in der wir uns befinden, Jerusalem liegt in Trummen und sein Tor sind verbrannt. Lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht lange dem Spot ausgesetzt sind. 18. Anschließend berichtet ICH ihnen, why die Nadige Hand meins Gottes mich geleitet hat und Welsh wird der König zu mir gesprochen hat. Daraufhin erklärten sie, wir wollen uns aufmachen und bohren. So fassen sie mut für dieses gute Werk. 19. Al Sanballat, der Horoniter, Tobia, der Ammonitisch Binti, und Geshem, der Arabaer, Devon Erfuren, verspotteten sie uns und orseten sich verrecklich, was ist das für ein Vorhaben, das da beginnt? Wollte uketwagigen den König auflennen? 20. ICH erwidert ihnen, der Gott des Himmels wird uns Erfolg schenken, wer, sein Diener, werden uns aufmachen und bohren. Hingen hat weder Anteil noch ein Recht noch ein Andenken in Jerusalem.